wünschte, es wäre Tag und seine Eltern angekommen. Diese Ruhe um ihn macht mich so unruhig. Brennend bis zum Himmel Friedrichshafen. Noch wird's nicht grau. Im Morgengrauen. Was für ein Wort. Das seit Jahrzehnten mir fasteste, seit ich wie oft Zeuge wurde, dass nachts um drei die Stunde der Krise ist. Mir rätselhaft, bis ich endlich kurz vor dem Kriege, als wir die Neue Zürcher noch lesen durften, diese medizinische Abhandlung fand, die mich aufklärte, dass da ein Gesetz zu walten scheint. Morgens um drei, die Stunde, da der Hahn kräht und Petrus verriet, ist auch die Stunde, da im Innern des Körpers eine Wendung sich vollzieht. Es ist die Vorzugsstunde des Kollapses. Und ich will dem heute nicht zuschauen. Was du schon willst. Als ginge es nach dir. Ach, was Menschen schon wollen. Nein, sag das nicht, nur im Kriege haben sie nichts zu wollen, sonst schon. Wie sehr mich doch beeindruckte, als ich in einem Brief Fontanes las, dass der mit immerhin schon 60, darf ich das noch sagen, mit 90, dass der 60-Jährige seinem Verleger schrieb, ich fange erst an, nichts liegt hinter mir, alles vor mir, erstaunlich. Fontane hat ja nie geprahlt und behielt Recht. Denn erst 15 Jahre später glückte ihm Effi Briest mit 75 und fast mit 80 sein bedeutendstes Buch, der Stechlin. Als er dessen Korrekturen las, sein Herzschlag. Unfasslich, kommentierte Thomas Mann, hat den Stechlin als alter, müder Mann in einem Winter geschrieben. Ob Fontanes Vorsatz, mit 60 sein Wesentliches erst noch zu leisten, geholfen hat, tatsächlich dazu alt genug zu werden? Ja, das glaube ich. Was vorhaben muss man? 3:15. Sehe nicht, dass er zu kämpfen hat. Kalt wird's vom See, müsste den Mantel überziehen. Immer noch dasselbe, solange ich das schon mache, dass man trotz Hungers nicht essen kann, kann's auch der nicht mehr, bei dem man wacht. War doch Gutes am Christentum, was immer auch Schlimmes an ihm gewesen ist, dass es den Wert des Irdischen überhaupt relativiert. Denn nehme man's noch ernster, alles Irdische, als man es nimmt, wie könnte man sich auch nur einigermaßen abfinden damit, dass man weg muss von der Erde in die Erde? Junge, stirb mir nicht diese Nacht. Kaum mehr als halb so alt wie meine Enkel. 4 Jahre jünger noch als 1870 Ardenne war bei seiner Verwundung vor 73 Jahren. Unvorstellbar. Ich dummes Küken, damals war stolz, mich mit einem Verwundeten zu verloben. Und wie hat der sich, es braust ein Ruf wie Donnerhall, verklärt, dieser Krieg von 70-71, obgleich er der bis dahin blutigste der Geschichte war. Unvergesslich diese nie von ihm ausgestellten Aquarelle sterbender Soldaten, die Menzel gemalt hat und die ich nur deshalb zu sehen bekam, weil Hartwig als Maler Zugang zu der kleinen Exzellenz gefunden hatte. Was doch auch sehr für meinen Geliebten spricht, dass er von Menzel vorgelassen wurde, obgleich er als Maler keinen Namen hatte. Auch dass Hartwig am Pariser Platz in Liebermanns Palais aus- und eingehen durfte mit mir. Ja, wo war dann eigentlich ich, Else Ardenne, als Liebermanns Witwe fast so alt wie ich, nein, 7 Jahre, glaube ich, ist sie jünger, vor Jahren schon aus ihrem Haus am Brandenburger Tor hinausgeworfen wurde, als hätte sie geklaut. und wurde wer weiß wohin ausquartiert nach Berlin JVD, bis sie neulich deportiert werden sollte ins Nichts und sich vergiftete, was ich auch nur dank des sogenannten feindlichen Radios weiß. Wo war ich? Hätte ich sie nicht verstecken müssen? Wahr ist, mir kam nie auch nur die Idee und weiß doch, wie jeder Deutsche seit 2 Jahren, wenn er das wissen will, die werden alle umgebracht. Außer den Jungen, die man am Leben lässt zur Vernichtung durch Arbeit. Oft genug war ich Martha Liebermanns Gast, unerträglich. Hätte ich nicht die Ausrede, dass man zwar in Berlin einen Menschen untertauchen lassen kann, nicht aber in einer Kleinstadt, wo jeder von jedem alles weiß, keine Ausrede, eine Tatsache. Wie aber richtet das uns Deutsche? Jeder sogenannte Volksgenosse ein potenzieller Denunziant. Und wie verwirft das jeden Deutschen als menschlich verächtlich? Waren wir nicht ganz sicher, dass niemand uns sah, erwiderten wir keines Juden Gruß mehr auf der Straße, als es da noch Juden gab. Gebrandmarkt sogar die Kinder ab 6 mit dem gelben Stern. Sollte eine Nation Geschichte machen können, die derart würdelos geworden ist? Was sollte ich wissen von Geschichte? Sehe nur trostlos zu, ohne eine Spur, das zu begreifen, wie mir die Enkel weggeschossen werden und die Neffen. Depressionen machen müde. Darf nicht einschlafen.